Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leave it to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Como el sol, su vestido de seda. cintura, choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, mirando, que estoy bailando, bailando, es que está el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, así travesito mi fruta de la pasión. Tengo en las venas y no la puedo controlar. good. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on the way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. This is what the people of Bel Air live like. Ooh, this might be all right. We'll be right back. 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Strand und Meer. Viel mehr gibt es auf der großen Norderney-Fahrt mit dem Radio Kiepenkerl Morgenteam und den Streiflichtern. Hallo, wir sind Andreas Kramer und Insa Löll aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Wir sind dabei am Samstag, den 18. August. Ein Tag am Meer, ein Tag auf Norderney. Jetzt mit Freunden, Arbeitskollegen oder dem ganzen Verein anmelden und Tickets sichern. Und dann sehen wir uns auf der großen Norderney-Hörerfahrt. Alle Infos lesen Sie auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Männermode hat jetzt ein Zuhause. Denim Factory in Südlohn. Die Denim Factory hat alles, was Frauen an echten Männern gefällt. Ein knallhartes Angebot und ein grenzenloses Sortiment. Nur abholen musst du es schon selbst. Denim Factory bei Hollard in Südlohn. Der Weg lohnt sich. Jetzt neu bei Zweirad Seidel. Digitale Sitzvermessung für Ihren perfekten Sattel. Zweirad Seidel, Ihr neues Zweiradzentrum in Dülmen. Er ist cool, er ist sportlich und er macht Spaß. Der Radio Kiepenkerl Ford Fiesta Fußballflitzer von der Schlossgarage Wille in Dülmen. Gewinnen Sie einen niegelnagelneuen Ford Fiesta im Wert von 16.000 Euro. Ein Hammerpreis, ein Hammerauto. Besuchen Sie uns am Radio Kiepenkerl Ford Fiesta Fußballflitzer. Täglich sind wir mit unserem Flitzer in einer anderen Stadt unterwegs. Machen Sie mit. Direkt vor Ort oder online. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Der Ford Fiesta Fußballflitzer von der Schlossgarage Wille in Dülmen. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Between the drinks and the blinding lights, but even if just for a moment or two, I danced with you. Stumbling into an empty street, almost escaping my memory. But in the morning when I came to, I thought of you. Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable. Unforgettable. Every heart you break, you will never know.

Let me in on all your secrets. No inhibition.